wenn du sagst okay, dann, dann komm ich bei Regen und bei Schnee. Wenn, wenn du sagst, wenn du sagst alright, dann, dann hab ich immer für dich Zeit. Stundenlang, tagelang und mehr küss ich dich. Das fällt mir ganz bestimmt nicht schwer. Und wenn, wenn du sagst, wenn du sagst goodbye, dann, dann weiß ich, wir bleiben uns doch treu. Das geht nie vorbei. Und wenn du stundenlang, tagelang und mehr küss ich dich, das fällt mir bestimmt nicht schwer. Wenn du sagst okay, dann, dann komm ich bei Regen und bei Schnee. Wenn, wenn du sagst, wenn du sagst alright, dann, dann hab ich immer für dich Zeit. Stundenlang, tagelang und mehr küss ich dich, das fällt mir ganz bestimmt nicht schwer. Und wenn, wenn du sagst, wenn du sagst goodbye, dann, dann weiß ich, wir bleiben uns doch treu.